Halt, höre ich die Fachwissenschaftler rufen. Wir haben Beweise, dass tatsächlich die unglaublichen Machwerke einst als echt anerkannt und bestätigt worden sind. Gemeint sind Berichte aus der papiernen Überlieferung. Gern will ich zugeben, dass sich solche Fälle als seltene Ausnahme ereignet haben können, wenn beispielsweise die Korruption, die ja keine Erfindung der Neuzeit ist, einmal himmelhohe Wogen trieb und die angegriffene Gegenpartei teils machtlos, teils außergewöhnlich borniert war. Aber man wolle uns doch nicht einreden, dass solche Machwerke in hunderten, nein in tausenden Fällen im Gedränge der bitterernsten Wirklichkeit durchgeschlüpft wären. Und wenn wirklich im rauen Leben ein solcher total verunglückter Wechselbalg durch eine neue, echte Urkunde bestätigt worden wäre, so muss man dem immer vor Entdeckung bangenden Fälscher wenigstens so viel Überlegung zutrauen, dass er nach Erlangung des neuen, echten Stückes das alte, verräterische Stück schleunigst in den Ofen warf. Ich erkläre also die vielen aufgedeckten Machwerke, die uns beweisen, dass die Fälscher von ihren Vorlagen absichtlich abgewichen sind, können unmöglich praktische, in der Wirklichkeit einst verwertete Fälschungen sein. Doch die Fachleute scheren sich mit recht wenig um meine Erklärungen, denn ich bin keine Autorität. Es muss also wieder eine Autorität her. Julius Ficker, der Entdecker der uneinheitlichen Datierung, siehe darüber, Die Fälschung der deutschen Geschichte Teil 1, genießt in dem Bezirk der Urkundenwissenschaft den Ruf einer Autorität erster Klasse. In einem Briefe vom 12. März 1876 schreibt Ficker: In meiner Einleitung, Ficker meint die Vorbemerkungen in seinem Buch Beiträge zur Urkundenlehre, muss ich auch gegen seinen, gemeint ist der bekannte Urkundenforscher Stumpf, mir haarsträubend erscheinenden Satz polemisieren, dass die Fälscher absichtlich Protokolle aus mehreren echten Vorlagen kombiniert hätten, um keinen Verdacht zu erregen. Das kommt mir doch vor, als wenn man behauptete, die Falschmünzer ahmten absichtlich ihre Vorlagen nicht zu genau nach. In seinen Beiträgen zur Urkundenlehre lässt Ficker sich genauer über diese haarsträubende Annahme aus. Benutzt ein Fälscher für sein Machwerk eine echte Vorlage, so ist er dazu durch das Streben veranlasst, jenes einer echten Urkunde möglichst ähnlich zu machen. Das wird er nur dann zu erreichen hoffen dürfen, wenn er sich der Vorlage so eng anschließt, als dass der Zweck der Fälschung irgend erlaubt. In dieser Richtung scheint mir nun insbesondere durchaus unzulässig die Annahme absichtlicher Abweichungen von der Vorlage, behufs Ablenkung des Verdachtes, wie dieselbe von Stumpf vertreten ist. Der umsichtige Fälscher, der überhaupt echte Urkunden zu Rate zieht, zeigt doch schon dadurch, dass er recht wohl weiß, wie er nur durch möglichst engen Anschluss an die Vorlage den Verdacht ablenken kann. Aber solange nicht glaublich zu machen ist, dass die Abweichungen der falschen Münzen von den echten daraus zu erklären sind, dass die Falschmünzer Bedenken trugen, die echten gar zu genau zu kopieren, um nicht Verdacht zu erregen, solange dürfte daran festzuhalten sein, dass für die Erklärung der Abweichungen gefälschter Urkunden von den echten Vorlagen jede Annahme zulässiger ist, als die, durch solche Abweichungen das Falsifikat weniger verdächtig zu machen. Das nenne ich vernünftig, weil erfahrungsgemäß geurteilt. Aber der Leser darf nun nicht etwa meinen, weil Ficker die Annahme der bewussten und absichtlichen Abweichung von echten Vorlagen seitens der Fälscher für haarsträubend erklärt, so stände er auf meinem Standpunkt, diese Machwerke könnten unmöglich praktische, sondern es müssten gelehrte Fälschungen sein. Ficker folgert ganz anders, denn seine Bestrebung zielt von vornherein darauf ab, möglichst viele verdächtige Urkunden als trotzdem echt zu erweisen. Er sagt also, nehme ich an, diese Stücke sind praktische Fälschungen, so stehe ich also vor der Ungeheuerlichkeit, die Fälscher hätten absichtlich ihre Vorlagen nicht genau nachgeahmt. Ich halte daher diese Urkunden für echt und will einmal sehen, ob sich die Unregelmäßigkeiten nicht bei Annahme der Echtheit leichter erklären lassen. Ficker kam dann unter anderem auf die Idee der sogenannten nicht einheitlichen Datierung. Und siehe da, es gelang ihm anscheinend, die Echtheit der in Frage stehenden Diplome zu retten. Ich habe nun bereits im Teil 1 der Fälschung der deutschen Geschichte gezeigt, was es mit dieser Entdeckung der nicht einheitlichen Datierung auf sich hat, dass sie an die Stelle der einen Ungeheuerlichkeit nur eine andere Ungeheuerlichkeit setzt, nämlich eine abgrundtiefe Borniertheit der Schreiber vorgeblich echter Urkunden. Im nächsten Kapitel werden wir uns mit diesem Datierungsrätsel noch einmal gründlich befassen müssen. Es gibt eben nur eine vernünftige Lösung all dieser Rätsel. Alle diese geschilderten Machwerke sind weder echt, noch sind es praktische Fälschungen, sondern sie sind Resultate der gelehrten Aktion.